schnell gut Nacht, sag mir schnell gut Nacht, gib mir schnell nen Kuss, dann schlaf ich besser ein. Bleib ein bisschen hier, rück ganz dicht zu mir, dann bin ich im Traum nicht so allein. Bitte lösch das Licht, denn ich möchte nicht, dass der Mond erfährt, wenn er durchs Fenster lacht, dass ich noch so spät Besuch hab und vom Küssen nie genug hab. Sag mir schnell gut Nacht, sag mir schnell gut Nacht.